Fässerfass. Sehen Sie hier mein Fässerfass, kein Fass ist besser als wie das. Es fasst 40 Fässer, kein Fass ist besser. Bieten Sie mir ein Bottich an, sag ich nur, brauch ich gar nicht, Mann. Denn ich hab mein Fässerfass, außen trocken, innen nass.